Reflexion. Ansprache. Schneider hat noch immer wenig Freude am Sprechen mancher Leute gefunden. Das ist ihm klar geworden, während diese sich in seiner Gegenwart auf etwas nicht vor Ort zum Zeitpunkt des Geschehens Vorhandenes bezogen haben, was diese weder selbst erlebt noch getan haben. Jene Leute, welche gemeint haben, dass sie zu allem selbst etwas Geeignetes sagen können, haben ihn zuweilen schon etwas arg genervt. Einem vom Weg abgekommenen Menschen bräuchte man schließlich nicht alles zu glauben, was er von sich gibt. Wenn es dem Autor um etwas geht, dann um eine Bewahrung jener inneren Ordnung eines Menschen. Schneider steckt die Grenzen darum bei sich klar ab. Das, was er schon geschaffen hat, ist gewiss nicht wenig gewesen. Mit diesem Dasein versucht er unterdessen klar zu kommen. Dazu hat er das alles einmal geleistet, was nun hier und andernorts als Wort, Bild, Schrift und Klang von ihnen davon aufgefunden werden kann.